Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 24, 2014. Genau, stolper ich schon wieder am Anfang. Ja. Das ist kein gutes Zeichen für die Folge. Ja. ich habe jede Menge Themen, deswegen muss ich ein bisschen durchgehen. Ja. Hoffe, ich kann mich zusammenreißen bei einigen kontroversen Themen, jetzt nicht so lange rummachen. Ja. Ich habe gelesen, dass Twitter eine neue Art von Tweets offenbar testet, ja, bei dem mir sofort eine Abwandlung von Edgar Allan Poe eingefallen ist, ja, und zwar von dem Spruch: Ist alles, was wir sind oder scheinen zu sein, nur ein Traum innerhalb eines Traumes? Und da ist mir spontan dazu eingefallen, ist alles, was wir lesen, nur ein Tweet innerhalb eines Tweets? Genau das will nämlich Twitter tatsächlich machen. Ja, das ist, und ich meine, Edgar Allan Poe, der Horror-Schriftsteller überhaupt, und Horror könnte das auch sein, meiner Meinung nach. Ich finde das ziemlich gruselig. Jedenfalls testet Twitter eine Möglichkeit, eben einen Tweet in einem Tweet zu integrieren, quasi embedden sozusagen, ja, was ist das ein Wort, ja, und das unterscheidet sich ein bisschen von dieser Retweet Option, ja, die ich auch nicht so gut finde, ja? Warum? Ganz einfach, bisher, wenn man also was retweetet, ganz am Anfang war es so, man konnte einfach RT, ja, und so weiter, und hat das dann, hat er das dann eigene Ideen oder Notiz oder Anmerkung dazu noch reinschreiben können. Wenn man jetzt etwas retweetet, dann ist nur der Retweet an sich vorhanden. Wenn man dazu noch einen Kommentar abgeben will, dann kann man höchstens noch zusätzlich noch darauf antworten, was natürlich auch übel aussieht in der Timeline dann. Und hier ist es eben möglich, quasi seine eigene Meinung zu äußern und gleichzeitig den Tweet quasi mit reinzusetzen. Also im Gegensatz zum Retweet sind es eigentlich dann zwei Tweets in einem, was das erstmal übersichtlicher macht. Auf der anderen Seite allerdings, mir wird's schon Angst und Bange, wie dann die Tweets, angegriffen werden können oder verballhornt werden können oder wie unklar das dann manchmal wird, wer jetzt eigentlich was gesagt hat. Ja. Das stimmt schon. Es ist allerdings auch ein Problem mit den Retweets, also die sind nicht weniger gruselig, wenn man da so auf jemanden auf einer Timeline guckt, ja, man geht, vor allem wenn man ein Profil aufruft, man ruft ein Profil ein, dann sieht man eben die ganzen Einträge und erstmal denkt man, das ist von demjenigen, bis man dann mal genauer hinschaut und dann hoppla. Ja, das sind ja nur Retweets. Ja? Und ich finde, das ist schon etwas seltsam. Ja. Schauen wir mal, wie das wird, aber ich sehe da keine sehr positiven Möglichkeiten für diese Verwendung. Ja, das wird bei Twitter garantiert von der Hälfte der Twitter, naja, ich würde sagen mal ganz krass, Idioten, ja, wird es wohl sehr stark aufgefasst werden. Ja. Genau, wie hat Jeanette McCurdy vor kurzem getwittert, es ist, die eine Hälfte von Twitter ist furchtbar, aber die andere Hälfte bringt mich eben dazu, noch weiter bei Twitter zu bleiben. Ja. Kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ja, das nicht hinzufügen könnte man eigentlich auch mit diesem Recht auf Ignoranz, Recht auf Vergessen, ja, das hier jetzt den Leuten eingeräumt wird. Wie nicht anders zu erwarten, was sich auch schon berichtet hat, zeigt wohl Google nach der Löschung einen Hinweis, ähnlich wie mit der Anzeige, wenn etwas zum Beispiel durch den Digital Millennium Copyright Act in den USA gelöscht wurde, dann wird angezeigt, was gelöscht wurde, beziehungsweise wie viele Resultate da gelöscht wurde, und dann kann man auf eine Seite gehen, chillingeffects.org, wo man dann sehen kann, was denn da genau los war. Ja, also im Prinzip Tür und Tor dem Streisand-Effekt geöffnet. Finde ich aber auch richtig. Zusätzlich muss man sagen, dass natürlich auch hier die Inhalte im Internet nicht gelöscht werden. Von daher ist es natürlich vollkommener Blödsinn, ja, da überhaupt das Recht zu vergessen, das ist absoluter Blödsinn. Ja. Aber auf jeden Fall, was natürlich absolut nicht von einem europäischen Gerichtsurteil berührt werden kann, ist die Suche in der Rest der Welt. Ja, also etwas Ähnliches sieht man ja auch in China, wenn also die chinesische Regierung Google verbietet, das und das zu finden, dann kann man das sehr wohl bei Google USA, Google Deutschland und so weiter noch finden, aber eben nicht mehr von Google China aus. Und so wird es dann auch bei diesen Ergebnissen sein. Wenn also jemand meint, er müsste sich unbedingt rauslöschen lassen, dann kann er das tun, aber nur für die Google-Seiten in Europa und nicht etwa für die Google-Seiten in den USA, weil das ist außerhalb von dem Zugriff der EU, ja, und es zählt natürlich auch für alle anderen Länder. Also man kann dann durchaus zum Beispiel die Sachen finden auf Google China oder Google USA und damit, also Google.com, ne, und damit ist natürlich auch klar, dass es eine schlechte Idee ist, wenn man sich da rauslöschen lässt. Ja, das wird zurückschlagen. Das wird genau das, was man nicht bekannt machen will, wird dann umso bekannter werden. Also Vorsicht. Ja. Gut. YouTube-Alternative, ja, ist ja nicht so, wenn man das jetzt so hört, denkt man, ja, ich bin voll und ganz auf Seite von Google. War ich sogar mal, ja, nach der NSA-Geschichte nicht mehr. Aber auch noch was anderes hat mich sehr, sehr betrübt. Und zwar gibt es immer mehr falsche Copyright-Claims bei YouTube. Ich habe schon mal drüber berichtet, ja, auch das ist auch mal wieder ein Video von mir betroffen. Das ist immer noch offen. Die Firma lässt sich da natürlich Zeit, ganz klar, weil sie natürlich weiß, dass es Copyright nicht hat. Trotzdem möchte das bis zum Schluss aufheben. Mich würd nicht wundern, wenn sie dann trotzdem das Video sperren würden. Selbst große, bekannte, ja, Podcasts, News-Sendungen, Plattformen im Internet sind davon betroffen. Ja, ich habe schon mal erzählt, also Twit.tv beispielsweise, denen entgeht auch da richtig saftig Geld dadurch, dass andere Firmen, teilweise auch Scheinfirmen, hier Copyright-Claims machen. Ja, und dann dauert es eben Wochen, bis das bearbeitet ist, nämlich genau 30 Tage. Und dann ist natürlich das Video nicht mehr aktuell. Das kann man vergessen. Und deswegen ist es ein Riesenhaufen Mist auf YouTube. Ja, ehrlich gesagt, es gibt nur noch einen einzigen Grund, auf YouTube überhaupt irgendwas reinzustellen. Das ist nämlich die Verbreitung. Ja, weil es eben die mit Abstand größte Videoplattform ist. Und dort finden dann die entsprechenden Videos auch die größte Verbreitung. Dennoch gibt es eine super gute YouTube-Alternative und die nennt sich archive.org. Archive.org wird es geschrieben, ja. Und diese Alternative ist nicht für jeden geeignet, aber es ist eine gute Möglichkeit für die freie Meinungsäußerung, ja, für Videos, wo man also sicher sein kann, zum Beispiel der Content ist unter einer Creative Commons License eben lizenziert. Und das gibt immer mal wieder falsche Copyright-Claims von eben diesen ja, Betrügern bei YouTube, sage ich mal ganz knallhart. Ja, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, aber okay. Dennoch ist man da eben, sage ich mal, ein bisschen mehr davor gefeit, weil Archive.org ist eine ziemlich offene Plattform. Dort etwas wieder rauslöschen zu wollen, kann man selbst machen, wenn man es selbst eingestellt hat, aber ansonsten wird es nicht so einfach wie bei YouTube. Ja. Und klar, wenn das natürlich tatsächlich illegales Material ist, dann wird es dort auch gelöscht. Also da braucht ihr nicht gleich zu kommen und denken, ihr könnt ja alles verbreiten, was ihr wollt. Im Gegenteil sogar. Alles, was dort eingestellt wird, muss unter einer freien Lizenz, Creative Commons License beispielsweise, stehen. Ja. Nur dann wird es also akzeptiert, wenn man also das tatsächlich hier die Nutzung zumindest mal für nicht kommerzielle Zwecke freigibt. Ja, deswegen ist es auch nicht für jeden geeignet. Ja. Hier der Podcast beispielsweise wird auch seit Jahren schon gehostet über archive.org. Dort werden die ganzen Audiodaten hochgeladen und das geht aber auch nur, weil eben auch der Podcast unter einer Creative Commons License steht. Ja, ansonsten könnte ich dort das Audio natürlich nicht hochladen. Also das muss einem bewusst sein. Aber wenn man denn sagt, okay, mein Video, das soll sich verbreiten, das ist cool, das ist genau richtig, ja, dann kann man das dort einstellen, ja, und dort sichern zumindest mal. Es verbietet einen nichts bei archive.org, dass man das Video nicht auch überall anders reinstellt, ja, auf allen anderen Videoplattformen von mir aus, ja, das kann man durchaus machen, nur hat man dann eben noch die Sicherheit, das Video ist noch online, ja, und wenn das Video runterfliegt oder zum Beispiel auf seine eigene Seite, könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich verlinke das archive.org Video auf meiner Seite und dann ist es sicher. Auf YouTube stelle ich es trotzdem ein, dass die YouTube-Nutzer das noch sehen können. Auf Dailymotion stelle ich es ein, auf dem und dem und dem. Kein Problem. Aber auf meiner Seite wird es auf archive.org genommen und das kann man schön einbetten, genau wie bei YouTube mit verschiedenen Methoden und auch Sharelinks sind vorhanden, so dass eben das Video auf der eigenen Seite beispielsweise immer vorhanden ist und nicht durch ein falscher Copyright-Claim hier sofort runtergenommen wird. Ja. Wie gesagt, eine Firma kann dann natürlich, wenn das wirklich illegaler Content ist, kann man das machen. Da muss die Firma dann eben an archive.org herantreten, aber anders eben als in YouTube. Da wird auch notwendig, dass zum Beispiel auch Gerichte eingeschaltet werden. Und das machen dann natürlich die Trolle nicht, sondern die machen das dann nur, wenn man auch wirklich ganz klar ein Gutachter hoffe ich jedenfalls angehört hat, der dann feststellt, ja, das ist tatsächlich dieses Stück, was da betroffen ist, ja, und nicht irgendein Algorithmus drüber laufen lässt, der ständig falsche Ergebnisse liefert. Also archive.org, ich werde alle Videos in Zukunft nur noch dort hochladen, weil ich habe von YouTube die Schnauze jetzt endgültig gestrichen voll. Natürlich schmeiße ich sie bei YouTube drauf, solange mein Account nicht gesperrt ist, denn das ist nämlich immer die Gefahr. Das wird auch klipp und klar genannt. Wenn irgendeine Müllfirma, ja, meint, sie müsste einen Copyright-Claim starten, ja, dann kann man diesen, man nennt es Dispute, ein Dispute machen, ja, also quasi Einspruch dagegen erheben. Und wenn die Firma dann aber sagt, doch, das ist unser Werk, ja, die Firma kann das sagen, und dann kann die das Video auch sperren. Ja, das ist unglaublich. Die Firma kann das Video sperren und dann gibt's ein Copyright Strike, was zur bei YouTube, was zur Löschung des YouTube Accounts führen kann. So weit sind wir. Ja. Also es werden nicht mehr Gerichte entscheiden, ja, sondern die Firmen selbst entscheiden. Ja. Was legal ist und was nicht. Unfassbar ist das. Nun gut, also, Business Insider Interview mit Linus Torvalds will ich nur ganz kurz anreißen und empfehlen. Lest euch das mal durch, ist in Englisch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt ein paar neue Einblicke, ja, über die Geschichte von Linux und über Neuigkeiten von dem Ganzen und sehr, sehr empfehlenswert. Also Business Insider Interview mit Linus Torvalds. Verlinkt natürlich in den Shownotes auf wochensicht.net/custom.com, sage ich nochmal am Ende. Amazon Music Streaming ist gestartet, logischerweise nur in den USA, ich glaube, ich habe auch schon mal drüber berichtet, ja, aber ja, es ist nichts, was man vermissen würde, denn jetzt ist es also wirklich draußen. Etwa 1 Million Songs stehen zur Streaming-Verfügung, ja. und ja, das kostenlos übrigens für alle Prime-Kunden, ja. Also ganz kostenlos ist es ja nicht, aber jeder, der eben schon Prime-Mitgliedschaft hat, kann dann eben streamen ohne Zusatzkosten, was ja erstmal ganz gut ist, aber nur 1 Million Songs, das darf ja wohl nicht wahr sein, ja. Die UMG, also die Universal Music Group ist nicht dabei. Und das erklärt auch, warum nur so wenig Songs offenbar vorhanden sind. Zum Vergleich, als ich das letzte Mal vor einigen Monaten geguckt habe bei Deezer, da waren es 23 Millionen Songs. 23 Millionen Songs, die streambar sind. Und da sind es 1 Million. 1 Million. Also, das kann man vergessen, ne? Also da ist noch nicht mal, kommt es noch nicht mal in die Diskussion, dass ich da irgendwie was machen würde, selbst wenn es in Deutschland funktionieren würde, weil 1 Million Songs, nee. Es hört sich zwar viel an, oh, 1 Million Songs, das kann man sich ja gar nicht anhören. Tja, aber von den 1 Million Songs sind vielleicht dann nur wenige dabei, die einem gefällt. Selbst bei den 23 Millionen von dieser, ja, es kommt zwar selten vor, aber manchmal kommt es vor, dass ich einen Track suche, der ist eben nicht vorhanden. Ja. Bei den japanischen Tracks suche ich meistens erst gar nicht, weil eben die fehlen. Also da muss noch viel, viel. Selbst 50 Millionen wären nicht genug. Ja, jeder hat einen eigenen Musikgeschmack. Gut, aber auf jeden Fall braucht man sich hier nicht zu grämen. Ist kein großer Verlust, meiner Meinung nach. ProSieben und Sat.1 schließt übrigens dann jetzt eine Partnerschaft mit dieser und stellt das Ampia-Streaming ein. Ja, finde ich gut für dieser. Aber ich habe Angst, dass sich vielleicht ProSieben Sat.1 hier etwas einmischt. Es ist eine Kooperation, also keine Übernahme oder ähnliches, es ist eine Kooperation, eine strategische Kooperation mit der Odyssey Music Group eben aus Frankreich, die eben auch dieser betreibt. Und nachdem jetzt dieser mehr als 180 Ländern verfügbar ist und ja 16 Millionen Benutzer hat, ja, da kann man dann schon sagen, ist es ein weiterer großer Schritt für dieser, ja, aber auch für die ProSieben Sat.1 Kunden möchte ich mal sagen, ja, die eben bisher das Ampia-Portal genutzt haben, denn hier steht übrigens 30 Millionen Songs, ja, wären jetzt verfügbar bei dieser. Und das wäre natürlich eine gute Sache, weil wesentlich mehr verfügbar ist als über das Ampia-Portal war. Gut, solange das nur eine Partnerschaft ist und dieser bleibt, ist es wunderbar. Ich hoffe, dass es da nicht irgendwelche Einmischungen gibt, die ProSieben Sat.1 Flabber, das Flabber da möchte ich nicht haben. Auf keinen Fall. Dieser ist so, wie es ist, mir sehr sympathisch und ich hoffe, es gibt da keine größeren Änderungen an dieser Strategie, die dieser eben verfolgt. Ja, ist eine Grenze jetzt überschritten? Facebook benutzt den Browserverlauf als Werbeziel. In der Tat, ich bin sehr, richtig entrüstet. Ja, ich finde, wer noch bei Facebook ist, ja, wer noch bei Facebook ist, der sollte jetzt darüber nachdenken, seinen Account zu schließen. Denn ich finde, das ist unglaublich. Unfassbar. Also, was ist los? Facebook liest die History aus von den Seiten, also den Seitenverlauf im Browser, schaut, auf welchen Seiten man denn zuvor war und gibt dann eben Werbevorschläge raus auf Basis von diesen Daten, die da ausgespäht wurden. So ist das. Das bedeutet, ihr wart zum Beispiel heute auf einer, was weiß ich, einer Autoseite, ja. Und dann geht ihr zu Facebook, dann bekommt ihr möglicherweise mehr Autowerbung zu sehen, weil Facebook weiß, auf welcher Seite ihr wart. Ja, oder Facebook hat vielleicht eine Kooperation mit einer Seite und sieht, ah, der war bei unserem Partner. Bom, und schon kriegt er entsprechende Werbung von diesem Partner. Ja. Oder ihr wart vielleicht aus Versehen mal auf einer Sexseite, ja, ja, ganz aus Versehen, ne? Und schon kriegt ihr die Dildo-Werbung geschickt. Also ich finde es schon heftig, nicht, dass die Werbung geschickt wird. Ist ja okay, wenn die auf die eigenen Interessen zugeschnitten ist, ja. Immerhin besser als wenn ich Werbung von Heino krieg, ja. Das würde mich richtig wütend machen, ne? Wenn ich aber Werbung von japanischen Songs krieg, dann ist es cool, ne? Aber die Tatsache, dass hier der Browserverlauf genutzt wird und somit quasi Facebook die Daten ausspäht, wo man denn vorher war, das ist eigentlich eine Grenze, die meiner Meinung nach nicht überschritten werden durfte. Schlimmer noch, das No-Tracking-Flag wird leider, wie auch jetzt andere Firmen schon gemacht haben, wird jetzt ignoriert. Und das heißt, auch wenn ihr hier in eurem Browser anklickt, Do Not Track, interessiert das Facebook keinen Pups mehr und sie tun euch trotzdem tracken, beziehungsweise dann eben hier diesen Browserverlauf auslesen. Ja, das schreibt Ad Age hier auf seiner Seite hier ganz ausführlich hier erklärt. Auch da empfehle ich euch, schaut mal rein. Und das ist schon ziemlich heftig. Ich finde, da muss was gemacht werden, ja. So blödsinnig ich den Richterspruch finde mit dem Recht auf Vergessen, ja. So dringend notwendig finde ich, dass hier der Verbraucherschutz einschreitet und vielleicht auch auf EU-Ebene was passiert, dass zum Beispiel Facebook es per Gesetz verboten wird, den Browserverlauf auszulesen oder vielleicht generell, dass der Browserverlauf eben nicht mehr ausgelesen werden darf, von solchen Firmen zu Werbezwecken. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Mozilla ist nach der Krise, oder Mozilla ist jetzt in der Krise nach dem Brandon Eich-Fauxpas, wo er quasi rausgeekelt wurde von den Angestellten und von Teile der sogenannten Community. Das hat Mozilla sehr stark geschadet, denn im Prinzip hat man gesagt, okay, man muss schon die richtige politische Einstellung haben, ja, um bei Mozilla CEO zu werden, ja. Und da gibt's dann natürlich offene Fragen, ja, was bleibt dann, ja? Gun Control, ja, Immigration, gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und so weiter. Es gibt viele Streitpunkte, ja. Und also dann wird schon von gleich heraus gefiltert, ja, also man muss zum Beispiel das pro das sein, ja, negativ das sein und gegen das sein, ja. Und dann wird hier so eine politische Vorauswahl getroffen. Das ist Diskriminierung pur. Ja, es mag zwar sein, dass es gerade gut anhört, wenn man sagt, ja, hier der Mann war gegen gleichgeschlechtliche Ehen, der hat dafür 1000 Dollar gespendet, ja, für eine Gesetzesinitiative, die übrigens auch Erfolg gehabt hat mit der Mehrheit der Bevölkerung, ja, dafür wurde er jetzt abgestraft von der Community und von den Mitarbeitern von Mozilla und wurde hier unter Druck gesetzt, so dass er dann letztendlich auch zurückgetreten ist. Ich hätte mir gewünscht, dass er nicht zurückgetreten wäre, aber er hat es nun mal getan. Wie gesagt, das hat dann Mozilla in eine Glaubenskrise gestürzt. Man hat wohl gedacht, man könnte mit den 5% hier dann groß auftrumpfen, aber so war es dann wohl nicht. Die Krise nimmt ihren Lauf. Zusätzlich hat sich Mozilla, und das ist auch ein großer Teil, das wollen wir nicht verschweigen, ja, also ich glaube, ich nenne es mal die Gay Crisis, ja, die hätte Mozilla eigentlich noch überwinden können. Aber kurz darauf, ich habe auch davon berichtet, wurde auch noch der Widerstand gegen DRM aufgegeben, ja, und damit eben eine weitere Grenze gebrochen, wo man sich dann eben sagen muss, okay, jetzt haben wir auch DRM-Verseuchung in Mozilla Firefox, in einem sogenannten Open-Source-Projekt, und das geht einfach nicht. Erst haben wir politische Vorauswahl, jetzt haben wir noch die eigenen Prinzipien verraten, doch noch in so einem freien Softwareprojekt wird DRM eingebaut. Und ich höre schon die Stimmen von Richard Stallman, hat sich, glaube ich, noch nicht dazu geäußert. Ich glaube, der wird in Zukunft auch nicht mehr Mozilla Firefox unterstützen. Deswegen denke ich, hat es eben die Krise hier erwischt. Und Mozilla ist dann nicht ganz unschuldig daran. Mozilla selbst, ja. Wie das weitergehen wird, kann ich nicht sagen. Kann durchaus sein, dass sich da Mozilla nochmal fängt. Der Marktanteil ist jedenfalls im freien Fall. Die WebKit-Browser haben ja schon im Vorfeld ziemlich stark zugelegt. Mozilla ist immer weiter abgeschlagen und wurde immer weiter abgeschlagen und jetzt sinkt der Marktanteil hier weiter drastisch. Und das bedeutet auch nichts Gutes für Firefox OS. Ja. Und naja, ist schon ziemlich traurig, aber auch, es war unvermeidlich, nachdem man das gesehen hat, ja, wie sich die Sache entwickelt. Und ich weiß nicht, ob und wie Mozilla dann nochmal rauskommt. Ja. Also mit der Gay Community alleine wird's nix. Ja, das glaube ich nicht. Gut, weiter geht's mit der E3 und dem ziemlich ja, mauen Interesse daran. Ich war eigentlich entsetzt, wie wenig ich an Berichten darüber gehört habe schon. Ja. Tja, am 10.6., das war der Vortag von der Spielemesse, von der Eröffnung in Los Angeles, hat man mal so zwei, drei Nachrichten gelesen auf Heise. Auf den englischen Medien habe ich so gut wie gar nichts darüber gehört. Was ist los mit der Spielemesse E3? Ist hier irgendwie kaum noch präsent. Ich weiß noch, dass es vor wenigen Jahren, also ganz, ganz anders war. Ich meine jetzt nicht vor 10 Jahren, sondern schon noch vor 2, 3 Jahren, da war das die Messe, da war alles voll von Berichten, wenn die Messe war, ja. Aber jetzt nichts mehr. Es ist sehr komisch. Vielleicht auch, weil die Firmen sehr vorsichtig geworden sind mit zum Beispiel EA, ja, mit der, mit ja, dem Festhalten an bewährten Spielkonzepten, ja. Beispielsweise Battlefield Hardline, ja, auf der Battlefield Engine basierend ein Polizeishooter sozusagen. Ich glaube, das gibt schon wieder ziemlich. Da machen sich einige schon wieder bereit für da dagegen zu protestieren. Ja. Polizeishooter, oh weia, das wird halt. Aber die Idee finde ich trotzdem mal interessant, das Battlefield-Konzept in die Realität zu holen, beziehungsweise nicht in die Realität, sondern in ein anderes, realistischeres Umfeld zu holen, sprich in ein alltäglicheres Umfeld, jetzt habe ich es aber, um dort eben hier taktische Aufgaben zu erfüllen mit so einem Spezialteam. Ja. Das wird also hier interessant. Ich denke schon, dass man das als bewährtes Konzept bezeichnen kann, weil es ist ein Shooter auf der Battlefield Engine. Es ist Battlefield in einer anderen Umgebung. Ja. Ich bin aber trotzdem sehr drauf gespannt, weil anscheinend ist das, was die verbliebenen PC-Spieler ja, eigentlich noch wollen. Ja. Auch die Konsolenspieler. Da gibt es so ein paar Sachen, die sind jetzt fest etabliert. Und was anderes wird auch nicht mehr groß verlangt und nicht mehr groß akzeptiert, weil das andere spielt man schon woanders. Tja, wo wollen, ne? So, also Star Wars Battlefront, ja, wird auch von DICE als Action-Titel kommen. Also auch hier, ja, wird es wieder, wie der Name schon vermuten lässt, so in dieselbe Kerbe reinhauen, ja, vermutlich. Und ansonsten natürlich die FIFA-Reihe, ja, und Madden NFL. Auch das sind ja Riesentitel von EA. Nichts Neues also bei EA, nichts Neues auf der E3 großartig. Und tja, deswegen kann ich das Thema E3 auch jetzt tatsächlich abhaken. Schade, ich hätte eigentlich dieses Jahr gerne noch ein paar Sachen mehr berichtet. Na, die Konsolen sind jetzt alle draußen, PS4, Xbox One, die neuen, ja. Und tja, was soll man da noch machen? Konsolenkriege sind anscheinend jetzt doch etwas langweilig geworden, wenn auch bei South Park die Folgen der Staffel 17 in der Dreier-Episode wirklich zum Heulen cool sind, ja. Also Tränen in den Augen, meine ich, ne? Jetzt so. Ja. Nun gut, also die Hoffnung, dass es keine Vorratsdatenspeicherung mehr in Deutschland gibt, ohne eine entsprechende oder in absehbarer Zeit, ist wohl jetzt stark gestiegen, denn unser Justizminister, der Heiko Maas, der hat sich dazu geäußert und hat gesagt, er sieht keinen Sinn mehr darin, einen neuen Vorstoß für die Vorratsdatenspeicherung zu machen, solange eben keine neue EU-Richtlinie vorliegt. Eine EU-Richtlinie wird es aber so schnell auch nicht geben. Das wurde auch schon klar gemacht, ja, von Cecilia Malmström. Die hat nämlich gesagt, dass es keine Pläne für das verdachtsunabhängige Sammeln von Verbindungs- und Standortdaten gibt und dass keines vorbereitet wird. Und deswegen kann man also sagen, dass es momentan wenig wahrscheinlich ist, dass es eine Vorratsdatenspeicherung in absehbarer Zeit geben wird. Das ist eine gute Aussage, ja, dass es eben ohne europäische Richtlinie keine VDS geben wird. Und auch gut, dass die EU sagt, sie sehen da keine Notwendigkeit momentan für neue Pläne für eine Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Sehr gut. Natürlich will die CDU und CSU ja lieber sofort eine Neuauflage der Richtlinie, ja, ganz klar. Aber ich hoffe, dass die gestoppt werden, weil da stehen andere Sachen wohl dahinter, meiner Meinung nach. Denn es ist schon von vielen Studien belegt, dass zur Verbrechensbekämpfung die Vorratsdatenspeicherung keine Rolle spielt. Ja. Außerdem hat er sich auch zu einem NSA-Skandal geäußert. Da hat er dann wieder weniger positive Reaktionen hervorgerufen, denn er findet es richtig, dass der Generalbundesanwalt nicht wegen der Massenüberwachung ermittelt, sondern nur wegen des Abhören von dem Kanzlerhandy. Das ist natürlich ja, nicht zu verstehen in der Bevölkerung, ja, ganz klar. Er sagt, es wären halt ja, justiztechnische Probleme, weil man konkrete Anhaltspunkte haben muss für eine Straftat, bevor man ermitteln kann. Ja. Jetzt ist natürlich diskussionswürdig, gibt es da nicht schon genug Anhaltspunkte? Ich finde mehr als genug Anhaltspunkte, zum Beispiel, dass solche Spy-Stationen ja in Deutschland bereits betrieben werden seit vielen Jahrzehnten. Die sind ja da. Das sollte man mal vielleicht kontrollieren, was die machen dort. Ja. Nun ja. Gut, okay. Aber zumindest mal eine positive Sache. IKEA hat sich allerdings auch ein Eigentor wohl geschossen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Was ist passiert? Die beliebte Seite IKEA-Hackers, ja, die also zum, naja, sagen wir mal, unkonventionellen Nutzen von den einzelnen IKEA-Möbeln Anleitungen und Ideen liefert, ja. Die wird von IKEA hart attackiert und jetzt auch, ja, man könnte sagen, erpresst. Ja, meiner Meinung nach ist das Erpressung. Man nennt es auch Abmahnung. Ja. Und zwar geht es darum, dass IKEA Hackers Werbung auf seiner Domain gemacht hat, die auch schon lange betrieben wird, IKEA-Hackers.net, und die IKEA sagt jetzt entweder Werbung weg oder die Domain wird gekapert, übernommen. Ja, das ist rechtlich okay. Tja, 8 Jahre gibt es die Seite. Jetzt geht IKEA gegen die Seite vor. Und es ist mir vollkommen unverständlich. IKEA sollte den Betreiber sogar noch bezahlen dafür. Die sollten den sogar unterstützen mit Spenden, ja? Denn Ich glaube, eine bessere Förderung zum Kauf von IKEA-Produkten kann es gar nicht geben, wenn man sieht, was da alles draus gemacht werden kann. Ja, da kaufen sich Profis auf einmal den Lack-Beistelltisch als Server-Racks in Massen. Ja, und ich weiß gar nicht, bessere Werbung gibt's gar nicht. Und jetzt sowas, also ein PR-Desaster. Ja, ich gebe zu, ich gehe auch gerne in die IKEA einkaufen. Ja, aber dieses Vorgehen, ja, gegen diesen Betreiber, das ist so richtig, so richtiges Aufwecksignal. Rio, willst du wirklich in Zukunft noch deine Sachen bei IKEA kaufen, einer Firma, die so gegen Netzbetreiber, gegen Webseitenbetreiber vorgeht? Wirklich? Ja. Ich meine, wie dumm kann man eigentlich sein, seine beste Werbeplattform, ja, zu verklagen? Ja. Also ich kann nur sagen, IKEA, 21. Jahrhundert verpennt, Internet verpennt, Social Networks verpennt, und überhaupt keine Ahnung, was da gerade los ist. Ja, vielleicht mal ein echter Marketing-Experte requirieren, bevor man so ein Urteil von seinen Anwälten losschicken lässt, oder Entschuldigung, ein Urteil, so ein Brief, so eine Abmahnung von den Anwälten losschicken lässt. Dann wäre es vielleicht auch noch glimpflich abgegangen. Jetzt wird es natürlich interessant. Erstmal hat IKEA-Hackers einen riesen Zulauf. Klar, die werden eine neue Domain holen. Ich habe mich gleich schon auf ein Newsletter eingetragen, damit ich weiß, wie die neue Domain ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, frage ich mich natürlich, brauche ich IKEA-Hackers noch? Denn momentan ist meine Motivation, bei IKEA neue Produkte zu kaufen, gleich null. Deswegen. Also doppeltes Eigentor. Sehr übel. Tja, vielleicht hätte man mal einen Experten gefragt. Tja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll man gegen solche großen Konzerne generell gegenüberstehen? Ja, South Park hat sich das auch mal überlegt, zum Beispiel bei Walmart, ja, sehr große Ladenkette in den USA. Und natürlich gibt es da wieder ein schönes kleines Video dazu, ja, zu diesen möglichen Folgen, von diesen riesengroßen, bösen, großen Ladenketten, ja, genau. Was da alles so passieren kann. Könnt ihr mal schauen. Das war's dann wieder für heute, liebe Leute, von der Rios Wochensicht. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben, da findet ihr mich. Ja, ich weiß, Google ist auch ein ziemlich großer Konzern, ja, aber ich bin nicht nur dort. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Da findet ihr auch auf der Seite einen GBG-Key dazu. Ja. Twitter findet ihr mich auch, @rio, ja. Und die ganzen Links und Informationen und den GBG-Key findet ihr auf wochensicht.zenetcast.com. Wochensicht.zenetcast.com. Genau. Immer dran denken, ja, auf die Mehrzahl achten. Zenetcasts.com. Ja, schon landet ihr irgendwo anders. Ja. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ich bin sicher. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. So, und jetzt könnt ihr ja grölen gehen bei der WM, sofern ihr das schafft. Tschüss!